Zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Schön, eure Gesichter zu sehen hier. In Hamburg strahlen die Leute, sehe ich. Herrliche Hamburger. Halleluja. Und zum ersten Mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon einmal der Fall war, aber ich glaube fast zum ersten Mal, dass wir nach Hamburg kommen, habt ihr hier schöneres und wärmeres Wetter als in Stuttgart. Halleluja. Das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, mindestens 1 oder 2 Grad wärmer als bei uns. Halleluja. Also, das ist ein Zeichen. Huh? Gott hat was vor. Schön, dass ihr da seid. Wer ist denn heute zum allerersten Mal in einem unserer Herrlichkeitsgottesdienste von Glory Life? Wow, doch einige. Herzlich willkommen. Pass mal auf, haltet mal kurz eure Hand ausgestreckt und dann kommen die Ordner und geben euch ganz kurz ein kleines Geschenk vorbei. Also haltet einfach die Hände so lang ausgestreckt, bis die Ordner bei euch sind und dann gibt es ein kleines Geschenk. Okay, Halleluja. Das letzte Mal, schön, als wir das letzte Mal da waren, das war ja im Juni gewesen, beziehungsweise man muss andersrum sagen, seitdem wir das letzte Mal da waren, hat sich so einiges getan. Halleluja. Gott ist wirklich am Wirken. Ich sag's euch, ich weiß nicht, wie von euch haben was mitgekriegt von dem neuen Wirken des Geistes, das jetzt gerade bei uns sich so freigesetzt hat, doch einige. Wie viele von euch sind denn heute Abend deswegen gekommen, weil sie davon gehört haben? Herzlich willkommen, super, wow, schön, Halleluja. Ja, tatsächlich ist es so, dass Gott in den letzten 8 Wochen, jetzt sind schon 8 Wochen, wirklich eine neue Substanz freisetzt im Geist. Ich nenne es mal eine Substanz. Aber es ist eine Substanz, die bewirkt, dass Menschen einfach in einer ganz neuen Dimension eine Begegnung mit der Vaterliebe Gottes haben. Ich glaube, dass Gott, und ich werde heute Abend darüber sprechen ein bisschen, ich glaube, dass Gott sich in dieser Zeit seinen Kindern ganz neu offenbaren will als der Vater der Liebe, als der liebende Vater. Ganz neu, wie nie zuvor. Und ich selber habe das erste Mal erlebt, als ich alleine 3 Tage beten und fasten war, vor 8 Wochen am Bodensee, 3 Tage allein. Und nach 3 Tagen, am Ende von 3 Tagen, sagt der Heilige Geist zu mir, knie dich auf den Teppich nieder im Wohnzimmer und zieh dir die Sofadecke über den Kopf. Und das habe ich gemacht. Das ist jetzt nicht zum Kopieren, sagt er nur, was ich gemacht habe. Ja. Weil ich weiß schon, manche sind dann schon mit der Decke rumgelaufen und so und haben gesagt, oh, bei mir funktioniert es gar nicht. Ja, es geht nicht um das, was du machst, sondern es geht um das Herz und das, was Gott macht. Also ich habe das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich auf die Knie gegangen bin, meine Decke über den Kopf gezogen habe, ging es los, dass Gott mich wirklich mit seiner Vaterliebe durchströmt hat. Und ich habe 2 Stunden lang nur geheult. Ja, es war absolut extrem stark. Und seither, das so kann ich sagen, seither erlebe ich das jeden Tag. Nicht jeden Tag 2 Stunden heulen, ja. Aber manchmal auch lachen. Aber auf jeden Fall ein sehr starkes Durchströmen der Vaterliebe Gottes. Gott hat etwas Neues geöffnet. Und ich habe schon, ich weiß nicht, die mich schon eine Weile kennen, wissen das, ich habe im Laufe der letzten 36 Jahre einige starke Begegnungen mit Gott erlebt, tatsächlich. Meine erste wirklich spektakuläre Begegnung war, als ich noch Theologiestudent war im Evangelischen Stift in Tübingen und da von Gott von meinem Sofa hochgehoben wurde, halb in 45 Grad Winkel geschwebt bin über dem Sofa und Gott hat 3-mal seine Vaterliebe durch mich durchströmen lassen, in 3 Strömen und dann hat er mich ganz langsam wieder aufs Sofa runtergelegt. Das war damals schon sehr spektakulär. Aber ich kann dir sagen, was ich seit 8 Wochen erlebe, auch wenn ich bisher nicht geschwebt bin, aber darauf kommt es auch nicht so sehr an, sondern was ich seit 8 Wochen erlebe, ist definitiv stärker und tiefer gehen. Vor allen Dingen ist es länger andauernd. Ja? Es ist wirklich ein Strom der Veränderung. Wie von euch wissen, dass die Liebe des Vaters uns verändert. Ja, 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, dass wir alle dasselbe Bild anschauen und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir das Bild des Vaters sehen und Jesus kam, wie viele von euch wissen, was der eigentliche Auftrag von Jesus war, als er hier auf diese Erde ging? Den Vater vorzustellen und dann durch sein Erlösungswerk den Weg zum Vater freizumachen. Es ging um den Vater, ja. Davor, im Alten Testament, hast du die Offenbarung des Vaters noch bei weitem nicht in dem Maße, wie es durch Jesus kam. Jesus hat uns den Vater offenbart und das war sein Ziel. Dafür ist er gekommen vor 2000 Jahren. Das heißt, er hat sich immer danach gesehnt, der Vater hat sich immer danach gesehnt, sich uns zu offenbaren. Und wenn wir dieses Bild des Vaters, um den es geht letztendlich, für uns alle geht, wenn wir dieses Bild des Vaters anschauen, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Und ich kann jetzt schon sagen, nach 8 Wochen, dass es gewaltige Auswirkungen hat. Menschen, also mich inklusive, werden tief berührt, verändert, sehen Jesus, haben Offenbarungen im Himmel. Heute Morgen haben wir wieder ein paar Zeugnis gegeben bei uns in Stuttgart von Erlebnissen im Himmel und so weiter. Jetzt gerade hat mir jemand was zugeschickt vor 2 Tagen, der vor 2 Wochen bei uns im Gottesdienst war zum ersten Mal und so stark berührt worden ist, auch geheilt worden ist. Also viele Menschen werden mächtig berührt. Es ist übertragbar, habe ich festgestellt. Nicht die Erfahrung, weil manche sagen immer, ja, Georg, du kannst ja nicht deine Erfahrung, die du gemacht hast mit dem Vater, auf andere übertragen. Nein, das kann ich auch nicht. Aber Gott setzt eine Substanz frei, die wiederum diese Begegnungen initiiert. Und wo immer ich hinkomme, letzte Woche waren wir in Duisburg, wir haben so gewaltige Wunder erlebt dort. Und Gott hat mächtig gewirkt und auch die Liebe des Vaters ist mächtig geflossen. Überall, wo wir hinkommen, ist es übertragbar. Ja? Überträgt sich's und Menschen werden berührt von dieser Liebe. Ja? Also letzte Woche war ich in Duisburg zum Beispiel und neben vielen Wundern, ich werde euch nachher auch von ein paar Wundern berichten, die passiert sind, spektakuläre Wunder. Aber was für mich fast das Beeindruckendste war, war ein Mann, der am Ende der Konferenz auf mich noch zukam. Ich hatte schon meine Jacke angezogen, um loszugehen, weil wir mussten nach Hause fahren noch am Samstagabend. Und wir hatten noch ein bisschen Weg vor uns, also habe ich geguckt, dass ich wegkomme. Aber er kam noch auf mich zu und das war der die Technik gemacht hatte. Und ich habe hinterher das erste alles erfahren, das Zeugnis überhaupt dann gehört von ihm. Ich wusste in dem Moment nicht, was passiert war. Aber es ist ein Unternehmer, der so 40, 45 schätze ich mal ist und hat Technik gemacht bei dieser Konferenz. Und er kam auf mich zu und sagte, kannst du noch, bevor du gehst, kannst du noch schnell für mich beten? Ja. Und ich habe ihm die Hand aufgelegt auf die Schulter. Und er hat empfangen, ich habe gemerkt, ja, er hat echt richtig gezogen, richtig empfangen, die Liebe Gottes. Dann sackte sein Kopf, sackte mir auf die Brust runter. Dann irgendwann mal rutschte er mir an der Brust runter und war dann am Boden, kniete, glaube ich, am Boden oder ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall, hinterher hat er gesagt, in seinem Zeugnis hat er erzählt, er war einfach weggebeamt. Er weiß gar nicht, was passiert ist. In dem Moment, wo ich ihm die Hand aufgelegt habe, sagt er, war er an einem anderen Ort. Und er hat gesagt, er wurde so stark von der Vaterliebe Gottes berührt, wie noch gar nie zuvor in seinem ganzen Leben. Und am nächsten Tag ist er zur Arbeit gegangen wieder und musste dabei durch den Park zuerst durchlaufen. Und im Park war die Liebe Gottes so stark in ihm, dass jeder, dem er begegnet ist, den hat er umarmt, hat ihm gesagt, Jesus liebt dich, hat ihm das Evangelium erzählt. Er kam zur Arbeit, seine Mitarbeiter, Kollegen, jeden hat er umarmt, hat ihm von Jesus erzählt. Er ist einfach explodiert von der Liebe Gottes. Und da war nicht mal, ich habe gar nicht über die Vaterliebe Gottes gepredigt bei dieser Konferenz, weil das Thema war Heilung und Wunder. Ich habe die Leute in Heilung und Wunder aktiviert, das war das Thema der Konferenz. Und trotzdem, weißt du, ich sage einfach so, es ist ansteckend, weißt du. Ich nenne es die Pandemie der Liebe. Amen, wie wäre das? Und ich sage dir, ich habe den Eindruck, dass dieser Virus schon so weit mutiert ist, dass er wirklich hoch ansteckend ist. Amen. Wie viele von euch wollen von diesem hochansteckenden Virus infiziert werden? Halleluja. Weißt du, das Geniale ist, wenn du infiziert bist, das ist ja auch bei einer natürlichen Pandemie, wenn du infiziert bist, dann infizierst du wieder andere. Wie schön. Amen. Dieser junge Mann, dieser Unternehmer hat die ganzen Leute im Park infiziert und bei der Arbeit infiziert und überall hat er sie infiziert mit diesem Liebesvirus. Und ihr Lieben, ich glaube, und ich werde heute Abend ein bisschen darüber sprechen, unser Land braucht diese Liebe des Vaters wie nie zuvor. Halleluja. Ich glaube, das ist wirklich vielleicht der größte Mangel in den Herzen der Menschen und der tiefste Grund für all das, warum es teilweise so aussieht in unserem Land und nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern, wie es aussieht. Ja, einfach wegen diesem Mangel an der Vaterliebe Gottes. Und wenn du heute Abend hier bist und du brauchst ein Wunder in deinem Leben, einen Durchbruch in deinem Leben, ich sag dir, in der Liebe des Vaters ist alles drin. Wir erleben wirklich so starke Wunder. Ja, ich kann dir gerade noch das zum Anfang, lese dir das noch vor von dem Mann, ich habe es heute Morgen auch in Stuttgart vorgelesen von dem Mann, der schreibt hier, am Sonntag, den 8. September, kamen wir ins Glory Life Zentrum zum, er schreibt hier, Heilungsgottesdienst. Das war aber gar kein Heilungsgottesdienst, das war ein ganz normaler Gottesdienst, Ausgießungsgottesdienst. Und er schreibt hier, ich und meine Tochter betraten den Saal, der mit einer Geisteskraft und Wärme gefüllt war, die wir so in unserem Leben bisher noch nicht auf diese Art erlebt hatten. Uns beiden liefen 15 Minuten lang die Tränen aus den Augen. Obwohl ich normalerweise selbst meine Gefühle selten zeige, hatte ich in diesem Raum einen für mich extremen Gefühlsausbruch. Meiner Tochter ging es ähnlich. Diese Kraft haben wir danach unbewusst mit nach Hause genommen. Mein Sohn, der nicht an dieser Veranstaltung live teilnahm, bemerkte diese Kraft, als er das Haus betrat. Am Sonntag, den 15. September, also letzten Sonntag, schauten wir uns den Livestream des Gottesdienstes an. Dieser war mega. Als der Gottesdienst vorbei war und ich das Haus verließ, wurde ich schlagartig von meinem Schulterschmerz, der mich seit Jahren plagte, geheilt. Halleluja. Verstehst du? Ohne dass jemand für ihn gebetet hatte, das war kein Heilungsgottesdienst oder irgendwas. Einfach durch die Berührung mit der Liebe des Vaters passieren so viele gewaltige Wunder und gewaltige Dinge. Halleluja. Preist den Herrn. Seid ihr bereit, da einzutauchen heute Abend? Okay, dann lass uns einfach zusammen aufstehen. Und wir wollen wirklich, wie Jesus gesagt hat, diejenigen, die den Vater anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir wollen heute Abend den Vater anbeten und wir wollen es tun im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, wir wollen uns wirklich einfach auf seine Gegenwart einlassen. Wir wollen all das loslassen, was uns vielleicht noch beschäftigt, belastet, worauf du momentan fixiert bist vielleicht noch. Und dich einfach einlassen auf seine Präsenz, ja? Einlassen auf seinen Geist. Wir singen diese Lieder. Irina hat auch einige neue Lieder bekommen. Ich höre schon, da höre ich schon den Abba, oder? Nee, ist was anderes? Okay. Also sie hat einige neue Lieder in dieser Ausgießung bekommen, auch über den Vater, die das transportieren. Aber das wird wahrscheinlich nachher kommen. Genau. Aber wir beten den Vater an durch Jesus im Heiligen Geist. Amen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also wir kommen durch Jesus. Jesus, wir kommen durch dich heute Abend. Herr, in die Gegenwart unseres wunderbaren Vaters im Himmel. Und wir danken dir, lieber Vater, dass du uns als deine Kinder heute Abend hier, jeden Einzelnen, im Zentrum deiner Aufmerksamkeit hast. Herr. Danke, Herr, dass du genau weißt, was jeder Einzelne jetzt braucht. Danke, Herr, dass du weißt, wo jeder Einzelne Heilung, Befreiung, sei es in der Seele, sei es im Körper, sei es ein Wunder braucht, in irgendeinem Bereich seines Lebens, Herr. Du hast uns im Blick, Herr. Und du liebst uns. Und du möchtest uns deine Liebe offenbaren, Herr. Und Herr, wir positionieren uns heute Abend, indem wir hineingehen in diese Anbetung. Du darfst übrigens auch nach vorne kommen, ja, soweit hier Platz ist, komm einfach nach vorne. Hier drüben ist auch eine Fläche noch, wo du dich frei bewegen kannst. Du darfst tanzen, darfst springen, hüpfen, wie auch immer, auch im Gang natürlich, in der Mitte, wo du Platz hast, einfach dich frei bewegen. Irina leitet uns mit dem Team. Halleluja. Geben wir mal dem Team einen kräftigen Applaus, dem ganzen Team. Halleluja. Preis den Herrn. Und dann lass uns ihn gemeinsam anbeten. Halleluja. Amen. Johannes hat diese Ströme gesehen in seiner Offenbarung, die ausgehen vom Thron des Vaters. Und er schreibt in Offenbarung 22, und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Halleluja! Da ist Heilung, die im Strom Gottes ausgeht, die durch den Strom Gottes ausgeht. Und dieser Strom geht aus vom Thron. Und Jesus hat den Schlüssel rumgedreht und hat ihn aufgeschlossen für uns, sodass er frei fließen kann. Auch heute Abend hier in unserer Mitte fließt der Strom Gottes. Alles, was du tun musst, ist, dich mit diesem Strom zu verbinden. Wie verbindest du dich mit diesem Strom? So wie die blutflüssige Frau. Sie hat sich mit diesem Strom verbunden, indem sie gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Und sie hat ihn berührt und du berührst auch heute. Du berührst im Glauben diesen Strom, indem du sagst, okay, ich strecke mich aus, ich verbinde mich mit diesem Strom, der vom Thron ausgeht. Vom Thron im Sohn kommt dieser Strom, um dich zu überfluten. um dich zu fluten mit Heilung, um dich zu fluten mit Liebe, um dich zu fluten mit Freisetzung. Verbinde dich aber mit diesem Strom. Sag einfach, okay, ich berühre diesen Strom. Wenn ich nur seinen Strom berühre, dann werde ich geheilt werden. Halleluja, Halleluja. Lass dich nicht abhalten, seinen Strom zu berühren. Lass dich nicht abhalten, hineinzuspringen. Denk nicht, was denken andere Menschen. So wie die blutflüssige Frau, ihr war egal, was andere Menschen dachten. Sie drängte sich einfach durch. Sie sagte, und wenn sonst keiner den Strom berührt, ich werde ihn berühren. Und egal, was die anderen sagen über mich, egal, was sie meinen, was sie von mir halten, ich werde ihn berühren. Und wenn sie mich steinigen, weil ich blutflüssig bin und nicht unter Menschen darf, ich werde ihn trotzdem berühren. Halleluja. Und so bist du heute Abend hier und du berührst diesen Strom vom Thron im Sohn. Halleluja. Und Heilung fließt. Oh, Heilung fließt. Heilung fließt. Heilung fließt. Halleluja. Halleluja. Ich würde euch gern jedem einzelnen die Hände auflegen. Einfach gerade in dieser Ausgießung, die wir seit 8 Wochen erleben, wird wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe in der Begrüßung, diese Begegnung mit dem Vater wird initiiert auch durch Handauflegung. Aber wir haben heute Abend eine begrenzte Zeit hier in diesem Raum. Wir müssen um 9 Uhr diesen Raum wieder verlassen mit allem drum und dran. Somit haben wir nur eine begrenzte Zeit, aber morgen Abend haben wir unbegrenzte Zeit. Da sind wir nämlich in unseren eigenen Räumen von Glory Life Hamburg im Dormannsweg 22, also morgen Abend um 19 Uhr zu unserem Intensivabend. Bist du herzlich eingeladen, einfach auch noch dabei zu sein und dir dienen zu lassen aus diesem Strom der Liebe des Vaters. Ich möchte heute Abend noch das Wort auch predigen und dann zum Schluss auch nochmal wirklich die wunderwirkende Kraft aktivieren in eurem Leben. Und einfach das übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben freisetzen. Und deswegen, okay, ihr habt eh schon die meisten Platz genommen, super. Okay, nochmal herzlich willkommen alle, die noch dazugekommen sind. Wir wollen zusammen in das Wort Gottes reingehen. Und zwar wollen wir hineingehen in Epheser 3, Vers 14 bis 16. Epheser 3, 14 bis 16. Halleluja. Wie von euch spüren die Liebe des Vaters heute Abend hier? Halleluja. Wie viele haben jetzt, weißt du, ich weiß, dass immer auch Leute geheilt werden und Dinge passieren, ohne dass überhaupt ein Wort der Erkenntnis für dich kommt, ohne dass überhaupt dir die Hand aufgelegt wird. Wer von euch allen hat jetzt bereits empfunden, dass Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Schwerhörigkeit, Sehschwäche oder was auch immer, irgendetwas einfach zumindest deutlich zurückgegangen ist oder weggegangen ist? Wink mal einfach mit der Hand bei dir. Bei dir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wow, 15, 16, Halleluja, danke Jesus. Euch habe ich definitiv nicht allen schon die Hand aufgelegt. Halleluja, preist den Herrn. Danke Jesus. Ja, schreibt uns euer Zeugnis, wenn ihr was erlebt habt, einfach an wunder@glorylife.de. Da könnt ihr uns das Zeugnis schreiben und uns sagen, was passiert ist. Tut es, ja. Manchmal kommst du, ich weiß noch, einmal bin ich hier nach Hamburg gekommen und dann habe ich aufgerufen, Zeugnis zu geben von dem, was im Gottesdienst passiert ist. Und dann kam jemand nach vorne und erzählte irgendwas, dass sie irgendwelche Schmerzen weggegangen sind. Und dann sagt sie, nachdem sie dieses Zeugnis gegeben hat, sagt sie, und übrigens, vor einem Jahr bin ich hierher gekommen und die Ärzte hatten mich aufgegeben. Ich hatte Krebs im Endstadium und sie gaben mir nur noch 6 Wochen zu leben und du hast für mich gebetet und ich bin geheilt. Und dann habe ich gesagt, oh, danke für die E-Mail, die sie nicht geschrieben hatte. Ja. Also schreib einfach, wenn du was erlebt hast. Okay? Epheser 3, Vers 14, Neues Leben Übersetzung klingt es so, sagt Paulus, er spricht, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Weißt du, ich glaube, dass es nichts gibt, was dich stärker macht, als der Geist des Vaters, als die Liebe des Vaters. Wenn du weißt, mein Vater ist mit mir, mein Vater steht hinter mir, wenn die Kraft deines Vaters in dir wirksam ist, dann bist du nicht zu stoppen. Das ist eine andere Dimension des Lebens in der Kraft des Vaters als ich sage mal so, als Weise. Amen. Ich erinnere mich dran, als ich ein kleines Kind noch war, so 5, 6 Jahre alt, mein Vater war damals beschäftigt an der Uni und er musste immer früh zur Arbeit gehen und deswegen war er immer der Erste, der aufgestanden ist von der Familie. Bevor jeder andere aufstehen musste, ist er aufgestanden, um 5:45 ist er aufgestanden, ich weiß es noch genau. Und weißt du, mir musste niemand den Wecker stellen. Ich wollte um 5:45 aufstehen, um diese halbe Stunde, bevor ich glaube um 7 Uhr dann zur Arbeit, also 3/4 Stunde war es, um 7 Uhr dann zur Arbeit, um mit meinem Vater zusammen Frühstück zu machen und einfach Zeit mit meinem Vater zu haben, bevor er dann den ganzen Tag bis abends um 7 wieder weg war. Ich bin extra aufgestanden, weil da war etwas, was mir Kraft gegeben hat, sonst hätte ich es nicht gemacht. Später habe ich es nicht mehr gemacht. Später bin ich immer in letzter Sekunde aufgestanden. Ne? Dann, so, dass ich gerade noch in die Schule kam, dass ich beim Klingeln mit dem Fahrrad noch schnell reingesaust und dann beim zweiten Klingeln ins Klassenzimmer gewitscht. Ne? Aber da war etwas, weißt du, und ich glaube, das drückt etwas aus. Also das ist etwas im Natürlichen, was etwas im Geistlichen ausdrückt. Jedes menschliche Herz sehnt sich nach der Liebe des Vaters. Amen. Jedes menschliche Herz ist so geschaffen zum Vater hin, um diese Liebe zu empfangen und in dieser Liebe zu leben und durch diese Liebe stark zu werden. Herr Paulus sagt, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Weißt du, warum so viele Menschen in unserem Land und nicht nur in unserem Land, sondern überall in Europa, insbesondere in der westlichen Welt, so schwach sind in ihrer Seele, so viele depressiv und so Zunahme von psychischen Dingen und teilweise Schwierigkeiten, ihre Arbeit zu machen und so weiter. Einfach diese Schwäche, Herausforderungen kommen und sofort bist du umgehaut und du versinkst in Depression oder was auch immer. Weißt du, ohne jegliche Verdammnis. Aber weißt du, das hat damit zu tun, dass wir so wenig von der Liebe des Vaters erlebt haben. Dass es einen solchen Mangel an Vaterschaft gibt. Einen solchen Mangel in unserem Land. Wir sind zwar das Vaterland, Deutschland ist das Vaterland, aber Vaterschaft ist Mangelware. Amen. Und ich glaube, Gott in dieser Zeit, ich habe es ja am Anfang erzählt bei der Begrüßung, was Gott so tut die letzten 8 Wochen, ich glaube, dass Gott in dieser Zeit wirklich beginnt, diesen Mangel nochmal in einer anderen Dimension abzuhelfen. Und er beginnt bei seinen Kindern, er beginnt bei denen, die ihn schon kennen zu einem Stück weit und er geht mit ihnen tiefer und dann geht er weiter bei denen, die ihn noch nicht kennen. Und wir erleben gerade in den letzten Wochen auch jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst, Ausgießungsgottesdienst und so weiter, dass viele Menschen sich bekehren, auch zu Jesus und damit zum Vater, ja, weil die Liebe springt über und Menschen werden von dieser Liebe erfasst und sie wollen nichts anderes mehr, weil sie spüren, dass da Kraft drin ist für ihr Leben. Nicht nur Kraft, die einfach mal kurz Bumm macht, auch nicht nur Kraft, die einfach nur dich in deinem äußeren Menschen heilt, in deinem Körper heilt, sondern wirklich Kraft, die in dein ganzes Leben einströmt und, so sagt es die Haller-Übersetzung an der Stelle, ich lese dir gleich noch, sie macht dich innerlich stark und widerstandsfähig. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit. Als Kinder Gottes. Wir müssen resilient werden. Amen. Stark und widerstandsfähig. Und hier in der Haller-Übersetzung, die an dieser Stelle finde ich die besonders genial. In der Haller-Übersetzung klingt Epheser 3, Vers 14 bis 16 folgendermaßen. Er sagt hier, zu diesem Zweck, also Paulus spricht ja, zu diesem Zweck beuge ich auch stets meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Von ihm stammt nämlich jede väterliche Beziehung und Hausgemeinschaft, also Familie, die man sowohl in den verschiedenen Himmeln als auch auf Erden als solche bezeichnen kann. Es ist meine intensive Bitte, er möchte euch zum Geschenk machen, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist, also durch den Geist des Vaters, mit Kraft ausgerüstet werdet, sodass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Halleluja. Das ist so genial, wirklich. Ich liebe die Haller-Übersetzung an der Stelle. Das ist so genial, wie er das ausdrückt, ja, auch wenn es ein bisschen verschachtelt ist, aber es ist einfach genial. Dass dieser innere Mensch stark und widerstandsfähig wird. Halleluja. Du wirst stark und widerstandsfähig, wenn du erkennst. Und das ist nicht nur ein Erkennen im Verstand. Weißt du, manches muss einfach vom Verstand ins Herz rutschen. Vieles weißt du. Ich meine, jeder, der schon ein paar Jahre als Christ unterwegs ist von euch, wird mir sagen, ja, natürlich weiß ich, dass der Vater mich liebt. Aber wenn du genau nachfragst, dann würden manche sagen, ja, ich weiß, dass der Vater mich liebt, weil er muss ja. Steht ja in seinem Wort. Er muss mich ja lieben. Und sie haben eher so eine Vorstellung so von einer hochgeistlichen Liebe des Vaters, mit der er dich irgendwie liebt, weil er ja muss und weil das ein geistliches Prinzip oder ein geistliches Gesetz oder was auch immer ist. Aber sie haben nicht die Vorstellung, dass der Vater im Himmel sie tatsächlich mag. Wirklich mag, verstehst du? Weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, Gudi, ich liebe dich mit irgendeiner abstrakten geistlichen Liebe oder zu meiner eigenen Frau zum Beispiel. Was würde meine eigene Frau sagen, verstehst du? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, so, du weißt ja, wir sind verheiratet, deswegen muss ich dich lieben, das steht ja im Wort drin, ne? Epheser 5, ja, steht da drin, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und so weiter. Du weißt ja, es ist so, wir besprechen es nochmal theologisch und dann ist es nochmal klar und so weiter. Ja. Verstehst du? Geht gar nicht, gell? Nee, ich würde auch sagen, geht gar nicht. Amen. Aber weißt du, wir haben manchmal diese Vorstellung von unserem Vater im Himmel. Dabei sagt er in seinem Wort in Johannes 17, Vers 23, er sagt, dass er uns als seine Kinder, also zuerst Vers 22, vielleicht fangen wir Vers 22 an, da sagt der Vater, dieselbe Herrlichkeit, sagt Jesus, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Meine Nachfolger. Also dieselbe Herrlichkeit, dasselbe Gewicht der Vaterschaft Gottes habe ich ihnen gegeben. Und dann sagt er in Vers 23, sagt er dann, damit die Welt erkennt, dass du mich geliebt hast, dass du sie geliebt hast, genauso wie du mich geliebt hast. In anderen Worten, der Vater im Himmel liebt uns so, wie er Jesus liebt. Wie liebt er Jesus? Du kannst es sehen, Markus 1, Vers 11. Was hat er zu seinem Sohn gesagt, als er getauft wurde und als sein Dienst begann? Er hat zu ihm gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Okay, mit anderen Worten, du kannst es auch so ausdrücken, dies ist mein Liebling. Amen, dies ist mein Liebling. Er sagt heute Abend zu dir, du bist mein Liebling, meine Tochter, du bist mein Liebling, mein Sohn. Amen. Dies ist mein geliebter Sohn, dies ist mein Liebling. Jetzt sagst du vielleicht nur, ja, okay, das ist wieder diese geistliche Liebe. Okay, ich weiß schon, das ist meine Position, ich bin ein Liebling Gottes und so weiter. Weiß ich schon, kenne ich schon, habe ich schon bekannt, 500 Mal. Aber jetzt sagt er noch was. Er sagt nicht nur, dies ist mein Liebling, sondern er sagt auch, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Auf Neudeutsch ausgedrückt wäre es, den mag ich. Der gefällt mir, den mag ich, der gefällt mir einfach so, der gefällt mir einfach. Verstehst du? Amen, der gefällt mir. Weißt du, meine Frau gefällt mir. Amen. Ja, es ist so. Halleluja. Verstehst du? Und das muss ich mir nicht jeden Tag 50 Mal bekennen, okay, ich liebe meine Frau ist schön oder was auch immer. Nein, sie gefällt mir einfach. Ich habe einfach Gefallen gefunden, deswegen habe ich sie geheiratet und seit 30 Jahren ist sie jeden Tag schöner geworden, also gefällt sie mir noch besser. Halleluja. Amen, sie gefällt mir. Also und so musst du dir das bei Gott vorstellen, du gefällst ihm. Amen, ob du jetzt Frau bist oder Mann bist, spielt keine Rolle, du gefällst ihm. Halleluja. Und damit meint er auch nicht nur äußerlich, nicht nur deine Figur, nicht nur deine Haarfarbe und so weiter, sondern er meint deine Seele. Und da wird es manchmal ganz schwierig, weil du sagst, oh meine Güte, der Vater weiß ja, was in meiner Seele noch alles so drin ist. Ob ihm das wirklich so gefällt. Weißt du, du gefällst ihm. Nicht unbedingt alles, was sich noch in deiner Seele manchmal bewegt, gefällt ihm. Aber du gefällst ihm und er liebt dich so, wie du bist. Und gleichzeitig liebt er dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Das heißt, er nimmt die Sachen raus, die dir selber Probleme machen. Weißt du, um das geht es ja. Also es geht nicht darum, dass du irgendeinem imaginären Gott gefallen musst, sondern es geht eigentlich darum, deine ganze Verwandlung geht darum, dass du immer mehr zu dem wirst, wozu du eigentlich ursprünglich von deinem Vater im Himmel gedacht warst. Amen. Also es heißt im Psalm 139, heißt es, meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, ehe auch nur einer von ihnen war. Das heißt mit anderen Worten, bevor überhaupt die Samen und Eizelle deiner Eltern zusammenkamen, sahst du Geist, Wesen, den Vater. Und der Vater sah dich. Und der Vater sagte, perfekt, den schicke ich auf die Erde. Die schicke ich auf die Erde. Perfekt. Du gefällst mir. Und dann kamst du auf diese Erde im Leib deiner Mutter und du kamst unter den Einfluss des Sündenfalls und unter den Einfluss einfach dieser gefallenen Schöpfung. Und dadurch wurden vielleicht die ein oder anderen Dinge in deiner Seele verbogen oder zerstört vielleicht auch, nicht irreparabel bei Gott, aber Dinge können zerstört worden oder verletzt worden sein und so weiter. Aber weißt du, Gott sieht immer noch deine Urform. Er sieht immer noch deine ursprüngliche Bestimmung. Und wenn der Vater dich anschaut, dann stellt dieser Blick von deinem Vater deine Urform wieder her. Das ursprüngliche Bild, das du im Herzen des Vaters hattest und immer noch hast. Es hat sich nie geändert. Und er schaut dich an, er schaut die Gudi an und sagt, genau dieses Bild von der Gudi sehe ich. Oh, Halleluja. Amen. Ich habe nie was anderes gesehen. Und es gefällt mir, es ist perfekt. Oder bei der Almut oder wer auch immer. Oder die Judith oder wer auch immer das ist. Oder der Enno. Der gefällt mir einfach. So schön. Amen. Halleluja. Weißt du, da ist Heilung in der Liebe des Vaters. Da ist Heilung zuerst natürlich für deine Seele. Ja? Heilung für deine Seele. Perfekte Heilung von Traumata. Also es ist so wichtig zu verstehen, dass, heute Morgen habe ich es in Stuttgart gepredigt, der Vers kommt mir jetzt gerade wieder, Lukas 15, 31, ja, wo der Vater zu dem zweiten Sohn spricht, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, also wo er nicht zum verlorenen Sohn spricht, sondern zum anderen Sohn und sagt zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und weißt du, das sagt er zu jedem von uns. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und jetzt kommt's. Kind, du bist alle Zeit bei mir, gilt nicht nur jetzt in diesem Moment und nicht nur irgendwann in der Zukunft, sondern es gilt auch für jeden Tag deiner Vergangenheit, für jeden Tag deiner Lebensbiografie gilt dieses Wort des Vaters. Also er sagt, Kind, du warst alle Zeit bei mir und ich war alle Zeit bei dir. Du hast es vielleicht nicht immer gespürt, vielleicht hast du ohne mich gelebt, vielleicht hast du mir nicht vertraut, vielleicht hast du Blödsinn gemacht, was auch immer, vielleicht wurdest du verletzt durch andere, vielleicht wurdest du missbraucht, vielleicht wurden was auch immer dir schlimme Dinge angetan. Aber Kind, wisse, erkenne, erfahre, ich war alle Zeit bei dir. Meine Liebe war auch in den schwersten Tagen und in den schlimmsten Zeiten bei dir. Amen. Oh, Halleluja. Da, wo du es vielleicht nicht gespürt hast, da, wo du es vielleicht nicht mal geglaubt hast. Aber er sagt dir heute Abend, Kind, ich war alle Zeit bei dir. Und er will wirklich auch diese Schmerzen in deiner Seele, die vielleicht durch Dinge in der Vergangenheit da hineingekommen sind, er will sie konfrontieren mit dieser Realität. Er will als der, der immer da war, sich dir offenbaren. Genau auch an diesem Punkt. Amen. Also seine Liebe hat sich ein für alle Mal dadurch bewiesen, dass er Jesus für uns ans Kreuz geschickt hat. Amen. Dass Jesus sich für uns hingegeben hat, dass er durch all den Schmerz durchgegangen ist, unvorstellbar, den ganzen Schmerz der ganzen Welt, die ganze Krankheit der ganzen Welt, die ganzen Anfechtungen der ganzen Welt. All diese, ich meine, du musst ja nur ab und zu mal die Nachrichten gucken, dann siehst du, was für schreckliche Dinge es auf der Welt gibt. Aber weißt du, all diese Dinge hat Jesus auf sich genommen und er ist da durchgegangen, stellvertretend für uns, damit wir unser kleines Kreuz sozusagen, das wir zu tragen haben, dass wir es zur Deckung bringen mit seinem großen Kreuz. Und dass wir darin sehen, hey, die Liebe des Vaters war die ganze Zeit da. Die Liebe des Vaters ist die ganze Zeit da. Amen. Auch am tiefsten Punkt, wo du vielleicht so wie ich es vorher hatte für einige, wo du vielleicht mit Gott geschimpft hast, diskutiert hast, rebelliert hast. Weißt du, Gott trägt nicht nach. Amen. Aber er möchte diesen Schmerz heilen. Er möchte dir zeigen, ich war da. Ich war da. Ich war da. Kind, ich war und ich bin und ich werde alle Zeit bei dir sein. Amen. Also das ist die Beziehung zu unserem Vater. Halleluja. Und da ist Heilung für Traumata. Und ich glaube, dass heute Abend hier einige wirklich verändert nach Hause gehen werden, weil einfach Dinge angestoßen werden. Weißt du, die Sache ist immer die, in so Gottesdiensten werden auch Prozesse angestoßen. Das ist auch wichtig zu verstehen. Weil manche sagen, okay, ich lasse mir die Hand auflegen und dann hat Gott gewirkt und das war's, dann gehe ich nach Hause und jetzt gucke ich mal, was sich verändert hat. Aber weißt du, oft ist es auch so, dass Gott Prozesse anstößt. Ja? Dass er dir eine Begegnung mit der Liebe des Vaters gibt heute Abend hier. Und diese Begegnung wirkt sich weiter aus in deinem Alltag. Und vielleicht erlebst du dann ähnlich wie ich jetzt die letzten 8 Wochen, wenn du einfach jeden Tag, wenn du deine Zeit mit Gott hast, erlebst du, wie diese Liebe des Vaters weiter in dir wirkt und wie sie weiter heilt und wie sie weiter dich überschüttet und dir zeigt, wie sehr der Vater dich liebt. Ja, auch ich meine, diese Aussage, alles was mein ist, ist dein, das ist der Hammer. Das kannst du mit deinem Verstand gar nicht fassen. Weißt du, Gott, der Vater, der Schöpfer des ganzen Universums sagt dir, hey, alles, was mir gehört, gehört dir. Paulus sagt es übrigens auch an einer Stelle, er sagt, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus. Amen, alles. Alles, was mein ist, ist dein. Ist noch Luft nach oben in unserem Bewusstsein manchmal, oder? Das ist okay. Halleluja. Preis den Herrn. Ich lese mal Epheser 3 ein Stückchen weiter noch, weil ich möchte noch auf einen weiteren Punkt noch raus. Epheser 3, ich lese jetzt in der Elberfelder weiter, weil die habe ich hier. Wo haben wir sie? Ja. Epheser 3, Vers 14. Ich fange nochmal Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, so heißt es in der Elberfelder, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Konsequenz, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In Liebe gewurzelt, tief hinein, ja, gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, nämlich dieser Liebe, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Amen. Mit anderen Worten, die Liebe des Vaters gründet uns in der Liebe zu Jesus und die Liebe von Jesus führt uns in die Liebe des Vaters. Es hängt miteinander zusammen, du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Die Liebe des Vaters bewirkt, dass du gewurzelt und gegründet wirst in der Liebe von Jesus. Und je tiefer du die Liebe von Jesus erkennst, und da kann ich dir übrigens mein neuestes Buch empfehlen, das gibt es erst seit einem halben Jahr, Im Zentrum der Herrlichkeit. Da schreibe ich darüber, auch wie wir einfach in unserer Meditation wirklich uns vor Augen stellen, auch von der Bibel her vor Augen stellen, wirklich das Leiden von Jesus, den Leidensweg von Jesus, zusammen mit seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung, wie wir uns darauf ausrichten und einfach diese Erkenntnis übersteigende Liebe erkennen und sehen. Ja. Kann ich dir empfehlen, gibt es am Büchertisch. Ja, weil ich glaube, dass es so wichtig ist in dieser Zeit, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Amen. Gewurzelt und gegründet bist du nicht in irgendeiner Liebe, verstehst du? Nicht in irgendeiner menschlichen Liebe, trulala, trulala, hast du schon die Liebe da oder was auch immer. Verstehst du? Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb und irgend sowas Menschliches. Verstehst du? So menschliche Liebe irgendwie, ja, wir lieben alle und alles und überhaupt jeden und überhaupt und so weiter. Verstehst du? Das meine ich nicht. Ich spreche nicht von so einer oberflächlichen Liebe, sondern ich spreche von dieser Liebe des Christus, der uns liebt mit einer die Erkenntnis übersteigenden Liebe. Die menschliche Erkenntnis übersteigende Liebe. Amen. der uns liebt mit einer so unendlichen Liebe, dass er sich für uns von der Liebe des Vaters hat trennen lassen am Kreuz, damit wir in die Liebe des Vaters zurückkommen können. Das kann man sich gar nicht vorstellen, verstehst du? Wenn du ein bisschen was von dieser Liebe des Vaters geschmeckt hast, dann wird alles in dir sagen, ich will mehr davon. Nie wieder weg davon. Nie wieder getrennt davon. Verstehst du? Und Jesus kannte diese Liebe des Vaters von Ewigkeit her, von Vorgrundlegung der Welt her, war in dieser Liebe des Vaters und er hat aus freien Stücken sich entschieden, diese Liebe des Vaters aufzugeben, sich trennen zu lassen und er hat geschrien am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er getrennt war. Und er hat es aus einem einzigen Grund getan. Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Amen. Um uns in diese Liebe zum Vater zurückzubringen. Halleluja. Das ist die Stärke der Liebe. Es ist die stärkste Kraft, die es im ganzen Universum überhaupt gibt. Amen. Und im Universum gibt es viel Kraft. Viel Kraft und Energie. Ja. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, manche haben mich das schon mal predigen oder sagen, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, wie viel Energie allein in unserer Sonne ist. Ja. Weißt du, unsere Sonne ist ein durchschnittlicher Stern. Aber allein in unserer Sonne, ich mache es nur ganz kurz, allein in unserer Sonne ist eine solche Energie, dass du damit den weltweiten Strombedarf, den es auf der ganzen Welt gibt, nicht ein Tag, nicht ein Jahr, nicht 100 Jahre, nicht 1000 Jahre stillen kannst oder decken kannst, sondern mehr als 5 Milliarden Jahre. So viel Energie wird in einer Sekunde von der Sonne abgestrahlt, dass du den weltweiten Strombedarf, so muss ich sagen, nicht Energiebedarf, Strombedarf, den weltweiten Strombedarf mehr als 5 Milliarden Jahre decken kannst. In einer Sekunde geht so viel Energie von unserer Sonne aus. Aber unsere Sonne ist nur ein durchschnittlicher Stern im Universum. Es gibt viel energiereichere Sterne als die Sonne. Und es gibt vor allen Dingen viele Sterne. Was schätzt du, wie viele Sterne gibt es so? 1, 2, 3, viele. Viele, viele, allein in unserer Galaxie, allein in unserer Milchstraße gibt es mindestens 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden Sterne in unserer Galaxie, aber unsere Galaxie ist auch nur eine unter vielen Galaxien, übrigens auch nur eine durchschnittliche Galaxie. Das kann man sich nicht vorstellen. In einer Sekunde so viel Energie, dass der Strombedarf der ganzen Erde 5 Milliarden Jahre gestillt wird. Das ist Wahnsinn, ha? Verstehst du? Und das ist ja nicht die Energie Gottes, sondern das ist die Energie, die Gott geschaffen hat. Das ist die Energie, die Gott ins Universum gelegt hat. Also ist es da noch schwer vorzustellen, dass Gott zum Beispiel solche Wunder tut, wie übernatürlich Metall in Körpern aufzulösen und Knochen wieder in die richtige Ordnung zu bringen und Krebstumore aufzulösen und Augen zu lasern übernatürlich und Ohren, Trommelfälle wieder zu kreieren, ist es da irgendwie schwer, sich vorzustellen? Ist eigentlich schwer, weißt du, wenn in einer Sekunde allein von der Sonne so viel Energie ausgeht. Ich meine, Tumore, die Ärzte haben ihre Chemos und Bestrahlung, da geht auch Energie aus. Ja? Aber, weißt du, die Energie, die Gott hat, ist unendlich viel stärker. Und ich sage nicht, dass Gott nicht auch die Chemo und die Strahlentherapie und so weiter benutzen kann. Er hat uns ja diese Möglichkeiten gegeben. Aber, weißt du, in ihm ist unendliche Energie. Und jetzt kommt's. Er wohnt in dir. Puh, überleg mal ganz kurz. Ne? Puh, so viel Energie. Ich sag mal, 200 Milliarden mal 100 Milliarden mal so viel Energie, dass in einer Sekunde der Strombedarf der ganzen Erde 5 Milliarden Jahre gestillt werden kann. Mindestens so viel Energie ist in dir drin, wenn Gott in dir lebt. Halleluja. Und diese Energie ist die Liebe des Vaters. Und das ist das Gewaltige. Diese Energie ist nicht einfach nur Power, verstehst du? Diese Energie ist auch nicht einfach nur Strom. Sondern diese Energie ist die Liebe des Vaters. Amen. Und deswegen sagt er in Epheser 3, Vers 20, der letzte Vers, den ich jetzt lese von diesem Text, er sagt hier, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Er spricht vom Vater. Amen. Er spricht vom Vater. Ihm sei die Ehre, weil er ist derjenige, der über alles hinaus zu tun vermag. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Also die Wirksamkeit Gottes ist jenseits von unseren Möglichkeiten, es verstandesmäßig zu erfassen. Also gib es einfach auf. Gib es auf, Gott verstehen zu wollen, wenn es darum geht, dass er Wunder wirkt. Gib es auf. Gib es auf, verstehen zu wollen, wie Gott übernatürlich Metall in einem Körper auflöst. Gib es auf, zu verstehen, wie Gott Menschen mit Prothesen sich wieder normal bewegen lässt. Letzte Woche waren wir in Duisburg. Ich sehe gerade hier Stefanie und Alex. Super, schön, dass ihr da seid. Sie waren letzte Woche auch mit uns in Duisburg zusammen. Halleluja. Und wir hatten eine starke Zeit. Es war eine Heilungs- und Wunderkonferenz. Und es sind viele Wunder passiert, viele gewaltige Wunder. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, einfach weil ich zeige immer gerne das, was gerade passiert ist. Ja? Manchmal ist es so, manche Heilungsdienste zeigen dir dann so Wunder, die vor 10 Jahren passiert sind, und dann fragst du dich, ja, und was tut Gott jetzt? Ne? Und deswegen zeige ich einfach immer gerne die Sachen, die gerade aktuell sind. Ja? Und da war zum Beispiel eine Frau, die hatte eine Prothese einoperiert in ihrem Oberschenkelhals, weil ihr Oberschenkelhals war gebrochen gewesen oder ja, nicht nur einfach gebrochen, sondern ziemlich zerstört gewesen. Und deswegen hatte sie da eine Prothese bekommen in den Oberschenkelhals oder in den Oberschenkel. Ich kenne mich da nicht aus, also leg mich medizinisch nicht fest da. Aber auf jeden Fall hatte sie da so ein Ding, und sie hatte das auch spüren können. Und, und so ein Ding. Ja. Und es hat bewirkt, dass sie ihre, zum Beispiel, genau, das ist die Frau, ja, dass sie ihre Füße nicht übereinander legen konnte. Ja. Es ging nicht, wegen dieser Prothese. Ja. Und hier ist sie total happy, weil sie kann ihre Füße wieder völlig normal übereinander schlagen. Da schlägt sie jetzt gerade nicht, da sitzt sie einfach da, aber sie hat es dann demonstriert im Sitzen. Vorher hat sie es demonstriert, ihre Füße übereinander geschlagen hat. Ja. Und sie sagt, sie kann diese Prothese nicht mehr spüren. Das haben wir jetzt noch nicht medizinisch überprüft, aber sie hat es zumindest gesagt. Ja. Verstehst du? In jedem Fall kann sie das wieder tun, was sie mit der Prothese nie tun konnte. Ja? Oder dann das andere Bild von der Metallauflösung, wo wir auch noch nicht jetzt medizinisch gecheckt haben, weil es zu kurz erst noch her ist. Aber genau, das war der Dennis, das ist der Heiko links, der Pastor, der die Konferenz veranstaltet hat. Und das ist der Dennis, und der hatte, zum einen hat er Epilepsie gehabt, über Jahre, schwere Epilepsie. Am ersten Abend hat Irina für ihn gebetet, und dann konnte er zum ersten Mal nach so einer Veranstaltung völlig ruhig schlafen. Er hatte aufgrund dieser Epilepsie, hat er, wenn er in der Menschenmenge war, hat er ganz massive Probleme gekriegt. Seitdem hat er Frieden gehabt. Dann kam er am Samstag wieder, und dann haben wir Heilung und Wunder aktiviert, so wie wir das jetzt gleich auch machen werden hier. Also so, dass nicht ich einfach für alle gebetet habe, sondern es wurde einfach, ich habe es aktiviert, und die Leute haben füreinander gebetet. Und er hatte aufgrund dieser Epilepsie hat er einen schweren Sturz gehabt, und da hat er sich mehrere Wirbel gebrochen gehabt. Und das Ganze wurde so gelöst, dass ihm 15 Zentimeter lange Metallstäbe in den Rücken einoperiert wurden mit 9 Schrauben. Ja? Und du kannst dir vorstellen, da war er eingeschränkt, und er hatte auch Schmerzen. Ja? Und Gott hat ihn so berührt, hier erzählt er das Zeugnis, er hat uns das demonstriert, er ist nach unten gegangen, also ich kann nicht so weit runter wie der, er ist mit den Fingern bis zum Boden runtergegangen, völlig frei, er sagt, er kann die Schrauben nicht mehr spüren, er kann die Stäbe nicht mehr spüren, er ist völlig frei in seiner Bewegung, hat keine Schmerzen mehr. Halleluja. Amen. Also, ich sag dir was, das ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht, von dem hier die Rede ist. Amen. Das ist der Vater, der über alles hinaus zu tun vermag. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das ist dieser Vater. Amen. Halleluja. Der das Unvorstellbare möglich macht. Amen. Oder zum Beispiel hier habe ich weiß nicht, oder haben wir das auch, das Bild mit dem Ehepaar, das schwanger geworden ist, übernatürlich empfängt. Da haben wir mehrere, glaube ich, aber nimm mal das, genau, das ist eine Familie, die haben, glaube ich, 2020 war es, haben die geheiratet, Und sie hatte schwere Endometriose und deswegen konnten sie keine Kinder kriegen. Und dann wurde sie operiert und die Ärzte haben gesagt, okay, wenn sie operiert ist, dann haben sie danach ein halbes Jahr lang eine bessere Chance, schwanger zu werden. Aber das halbe Jahr verging und sie wurde wieder nicht schwanger und sie war wirklich am Boden. Und sie kam zu uns, zu Glory Life nach Filderstadt und wurde stark berührt. Ich habe auch für sie gebetet und sie hat im Glauben festgehalten. Und jetzt, das ist Anfang diesen Jahres gewesen, da Ende 2023 haben sie dieses Kind zur Welt gebracht. Halleluja, preist den Herrn, Amen. Weißt du was, und wir haben viele, viele solche Beispiele von Frauen, die oder überhaupt Ehepaaren, die keine Kinder kriegen konnten und dann schwanger wurden, einfach, was medizinisch nicht zu erklären ist oder unmöglich ist. Weißt du, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Sag mal zu deinem Nachbarn, über die Maßen mehr, als du erbitten oder erdenken kannst. Und zwar gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, gemäß der Kraft, die in dir wirkt. Über die Maßen mehr, als wir uns vorstellen, erdenken oder erbitten können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wie von euch wollen diese Kraft in sich wirken sehen? Wie von euch wollen diese Liebe des Vaters in sich wirken sehen? Jetzt sage ich dir einen Schlüssel zum Schluss, der nämlich auch in diesem Text steht. Gehen wir nochmal zum Anfang von diesem Text zurück. Was ist der Schlüssel, damit diese Liebe des Vaters voll in deinem Leben und in deinem Herzen durchschlagen kann? Was ist notwendig oder, ja, wenn man so will, worum geht's? Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Amen. Mit anderen Worten, was ist der Schlüssel? Der Punkt ist, jeder Fluss fließt zum tieferen Punkt. Amen. Flüsse fließen nicht aufwärts. Okay? Obwohl in meinem Poesiealbum als Kind stand so ein kleines Gedicht, da heißt es, wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen. Kennst du nicht? Ihr schaut sie, wenn ihr es nicht kennen will. Das habe ich in meinem Poesiealbum reingeschrieben bekommen. Kann ich immer nur auswendig, ja? Nicht schlecht, ja? Aber ich sage dir, die Flüsse fließen nicht aufwärts. Amen. Trotzdem haben mich diese Leute inzwischen wahrscheinlich vergessen, die das damals reingeschrieben haben. Aber ich sie wahrscheinlich auch. Aber verstehst du? Flüsse fließen nicht aufwärts, sondern Flüsse fließen abwärts. Das heißt, sie fließen dahin, wo du deine Knie beugst. Was heißt, deine Knie zu beugen? Wir haben da heutzutage oft ein falsches Verständnis, manchmal auch so ein religiöses Verständnis. Wir denken, Kniebeugen bedeutet in erster Linie, okay, ich gehe jetzt auf die Knie. Das kannst du natürlich tun, ist auch eine gute Sache, als Zeichen einfach. Mache ich auch, ja, ist gut. Aber weißt du, es geht nicht um das äußere Zeichen, sondern es geht um das Innere, es geht um das Herz. Früher, als wir noch Monarchien hatten in Europa, da war es üblich, dass Leute auf die Knie gegangen sind. Zum Beispiel vor dem König. Warum sind sie auf die Knie gegangen vor dem König? Verschiedene Gründe. Zum einen haben sie damit zum Ausdruck gebracht, ich liefere mich dir aus. Du kannst mit mir machen, was du willst. Deswegen sind sie auf die Knie gegangen. Es war ein Zeichen der Demut, mit anderen Worten. Ja, ich gebrauche das Wort Demut nicht so gern, weil da wird dann auch oft schon wieder so was Religiöses damit verbunden. Irgendwie so, laufst du demütig rum, verstehst du? Nein, es geht einmal um diese Haltung. Ich liefere mich dir aus. Die blutflüssige Frau hat sich Jesus ausgeliefert. Der Aussätzige warf sich zu den Füßen von Jesus und sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. Das war der Ausdruck diese Demut, die meine ich, verstehst du? Er warf sich zu den Füßen, er lieferte sich aus. Er sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. Er warf sich auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. In der Offenheit, dass Jesus auch hätte sagen können, ich will nicht. Aber weißt du, wie viele von euch wissen, dass unser Vater immer heilen will? Jesus hat es demonstriert. Er will. Er hat gesagt, ich will. Nirgends findest du eine Stelle, wo Jesus gesagt hat, nee, heute nicht. Oder erst nach dem Tee trinken oder was auch immer. Er will. Halleluja. Aber dieser Aussätzige hat sich ihm zu Füßen geworfen. Er hat damit seine Abhängigkeit zum Ausdruck gebracht. Ja, in Monarchien war es auch so üblich, dass sich Leute zu den Füßen von Herrschern geworfen haben, einfach weil sie eine Bitte hatten und weil sie haben sich ihn zu den Füßen geworfen in der Erwartung, dass dieser Herrscher ihnen gnädig ist, dass ihre Bitte erhört wird. Ja, so, das siehst du auch bei diesem Aussätzigen. Ja, er hat sich zu den Füßen geworfen als Zeichen der Auslieferung, aber natürlich in der Erwartung, dass Jesus vielleicht doch will. Ja, eigentlich in der Erwartung, dass er will. Er hat sich ihm hingeworfen in dieser Erwartung, so wie die blutflüssige Frau, die den Saum des Gewandes berührt hat. Um den Saum des Gewandes von Jesus zu berühren, musste sie auf die Knie gehen. Es ging gar nicht anders, weil die hatten lange Gewänder damals, die hatten keine Miniröcke oder sowas damals in Israel und schon gar nicht die Männer. Ja, also ein langes Gewand und da musste sie auf die Knie gehen und sie hat sich gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Also sie hat ihre Knie gebeugt. Das ist Kniebeugen. Aber auch der Hauptmann mit dem kranken Knecht hat auch seine Knie gebeugt, obwohl er nicht sichtbar seine Knie ist. Jedenfalls steht es nicht da, dass er seine Knie gebeugt hat. Aber er kam zu Jesus, weil er wollte, dass sein Knecht geheilt wird. Und hat gesagt, hat Jesus diese Not gesagt. Und Jesus hat gesagt, ich will ihn heilen. Ich komme und will ihn heilen. Und was hat der Hauptmann gesagt? Der Hauptmann hat gesagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach einkehrst. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Also da hat er sich in dem Moment unter das Wort von Jesus gebeugt. Wenn Jesus nur ein Wort spricht, wird mein Knecht gesund. Er hat sich ihm ausgeliefert mit dieser Herzenshaltung. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus über diesen Hauptmann? Er sagt, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Weißt du, was Glauben im Kern ist? Weißt du, wo Glauben wirklich, wirklich einsetzt? Glauben setzt ein bei dieser Auslieferung. Glauben ist nicht eine Gedankenakrobatik. Glauben ist nicht eine religiöse Aktivität, sondern Glaube entsteht da, wo du dich Gott auslieferst. Da, wo du zu Gott kommst mit dieser Haltung. Vater, deshalb beuge ich meine Knie vor dir. Nicht als eine religiöse Handlung, sondern so wie der Hauptmann, so wie die blutflüssige Frau oder noch on top die syrophönizische Frau. Das ist total krass. Die kam zu Jesus, weil sie wollte, dass er ihre Tochter heilt. Und Jesus hat zu ihr gesagt, nee, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Das war sein Hauptauftrag zu seinen Lebzeiten. Und dann haben die Jünger zu ihm gesagt, sie lässt nicht locker und so weiter. Und dann ist Jesus noch deftiger geworden und hat gesagt, es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden hinzuwerfen. Ist krass. Also, da hätten die meisten heute hätten eine kleine Anzeige wegen Beleidigung gemacht. Oder sich bei der Antidiskriminierungsstelle beklagt. Syrophönizer werden als Hunde diskriminiert. Ja. Ja, er hat sie ja mit anderen Worten, er hat sie zu den Hunden gezählt. Aber was machte die Syrophönizerin, anstatt ärgerlich zu werden, zu sagen, das geht ja überhaupt nicht, wo leben wir denn hier? Rassismus und da. Anstattdessen hat sie gesagt, okay, aber selbst die Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Amen. Das ist diese Haltung. Und in dem Moment hat Jesus ihr Glauben zugesprochen. Er hat gesagt, so ein Glaube. Er hat gesagt, um dieses Wortes willen, geh hin und deine Tochter ist gesund. Amen. Verstehst du? Da hat Jesus Glauben diagnostiziert. Das ist interessant. Glaube wird oder Glaube ist an dem Punkt der Auslieferung. Amen. Und wenn du heute Abend hier bist und du brauchst vielleicht einen Durchbruch in deinem Leben oder du brauchst eine Heilung in deinem Leben oder ein Wunder in deinem Leben. Also ich sage dir, der Schlüssel ist immer dasselbe. Du lieferst dich einfach Jesus aus. Du lieferst dich dem Vater aus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht. Vielleicht bist du in der Vergangenheit enttäuscht worden, frustriert, wie auch immer, müde. Keine Ahnung, was es alles ist, weißt du. Aber eins kannst du immer, du kannst dich Gott hinwerfen. Du kannst sagen, Vater, ich brauche dich. Weißt du, und da, wo Menschen mit diesem Herzen, ja, Jesus hat es gesagt, glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen. Amen. Die mit diesem Herzen kommen. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Also wenn du mit diesem Herzen kommst, wenn du mit dieser Herzenseinstellung zum Vater kommst, dann schaut der Vater dich an und sagt, da sehe ich Glauben. Da sehe ich Glauben. Da sehe ich Glauben, er liefert sich aus. Also die Leute im Mittelalter, die sich irgendwo zu den Füßen geworfen haben von irgendeinem König, weil sie irgendwas wollten, die hatten ja, das war auch ein Ausdruck von Glauben. Hätten sie geglaubt, dass der sie was weiß ich, an der nächsten Hellebarde aufhängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrennt, dann wären sie lieber in die andere Richtung gesaust. Aber sie haben sich in diesem Vertrauen, dass etwas Gutes am Ende dabei rauskommt, ihnen zu Füßen geworfen. Verstehst du? Das Vertrauen. Amen. Das Glauben. Und da fließt der Strom der Liebe des Vaters hin. Und ich glaube, Gott bringt uns in dieser Zeit, weißt du, und manche Sachen, weißt du, ich sage nicht, dass Gott irgendwelche Krankheiten schickt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das weißt du ja bei mir, dass ich das ganz sicher nicht sage. Und Gott tut auch nicht irgendwelche Dämonen beauftragen, um dir zu schaden oder irgendwas. Aber ich sage dir, bei all den Dingen, die passieren in dieser Welt, glaube ich, gebraucht Gott diese ganzen Erschütterungen und all das, was du vielleicht auch persönlich in deinem Leben erlebt hast. Könnte es sein, dass Gott einen Plan hat, der tiefer geht als all diese Fragen, warum, wieso, weshalb? Könnte es sein, dass Gott einfach sich danach sehnt, dass du an diesen Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich beuge meine Knie vor dem Vater und ich brauche ihn und ich bin bereit, seine Liebe zu empfangen wie nie zuvor in meinem Leben. Amen. Bist du bereit? Halleluja. Dann lass uns nochmal zusammen aufstehen. Dann beten wir zusammen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine unendliche Liebe, Herr, zu uns, für uns. Danke, dass du uns nicht nur mit einer abstrakten, geistlichen Liebe liebst, Herr, sondern dass wir dir tatsächlich gefallen und dass du perfekte, gute Pläne für unser Leben hast, Herr. Und Herr, wir sind von Natur aus, von unserer gefallene Natur aus, so gestrickt gewesen, dass wir dachten, wir wissen selber am besten. Und wir haben unsere guten Pläne. Und wir, wenn wir in Kontrolle sind, dann fühlen wir uns gut. Aber Herr, heute Abend bringst du uns an diesen Punkt, weil du die Liebe des Vaters ausgießen möchtest auf uns. Du bringst uns an diesen Punkt der Kapitulation, Herr. Herr, es ist ein geistlicher Punkt. Es geht nicht darum, im Äußeren irgendwas deutlich zu machen, sondern es geht darum, wirklich in unserem Herzen. Ja, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und dabei geht es nicht um ein depressives Herz und dabei geht es auch nicht um ein seelisch verzweifeltes Herz, sondern da geht es um ein Herz, das sich einfach bewusst ist. Ohne Gott kann ich nichts. Ohne Gott wird es nichts. Ohne Gott geht es nicht. Und so beugen wir unsere Knie, Vater. Wir beugen unsere Knie vor dir, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Halleluja. Und wir kommen zu dir mit all dem, was uns jetzt noch belastet und was vielleicht auch in unserer Seele nicht Vertrauen war dir gegenüber. Und genau diese Dinge liefern wir dir aus. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, weil der Heilige Geist bewegt sich. Du darfst dich wirklich frei bewegen hier im Raum, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, du darfst auf die Knie gehen, du darfst dich auf den Boden legen, du darfst nach vorne kommen hier. Wir haben hier keinen offiziellen Altar, aber du darfst hier in diesen Raum kommen, hier vorne, wie auch immer, wie du einfach zum Ausdruck bringen möchtest. Du darfst einfach da stehen bleiben, wo du bist, oder sitzen oder wie auch immer, deine Arme ausstrecken oder was auch immer. Aber einfach so, dass wir einfach innerlich in diese Haltung eintreten, weil der Vater möchte uns heute Abend mächtig beschenken. Aber er möchte einfach, ja, wie dieser Aussätzige, dass wir uns vor ihm zu Füßen werfen, innerlich ihm hingeben einfach, ihm hingeben, ihm hinwerfen und sagen, Herr, hier sind wir. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich verzweifelt, Herr. Wir brauchen dich in unserem Land. Wir brauchen dich hier in Hamburg. Wir brauchen dich in unseren Familien, Vater. Wir brauchen dich, Herr, für unsere Seelen, Vater. Wir brauchen dich, Herr, für unsere Beziehungen, Herr. Wir brauchen dich, Herr, für unser Körper, Herr. Wir brauchen dich, Herr, für all die Menschen auch um uns herum, die ebenfalls Nöte haben und die Veränderung brauchen und die Hilfe brauchen und die dich brauchen, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Vater. Wir brauchen dich, Vater, und wir beugen unsere Knie, Herr. Wir beugen unsere Knie vor dir, dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht. Und wir sagen, Vater, komm, komm mit deinem Geist, komm mit deinem Geist der Liebe, Herr, füll diesen Raum, Herr. Oh, füll uns, Herr. Oh, füll uns mit deiner Liebe, Herr. Oh, und wir geben dir alles, Herr, was in uns noch Misstrauen war dir gegenüber. Wir geben dir jede Sünde. Weißt du, die Ursünde von jeder Sünde, es gibt ja so klassische Sünden, die kannst du in Galater 5, 19 finden, die ganze Aufzählung, Unreinheit, Ehebruch, Zauberei, was auch immer, diese ganzen Geschichten, Diebstahl, Lüge und so weiter. Aber die Ursache aller dieser Sünden letztendlich ist, dass wir ihm nicht vertraut haben. Das sagt Jesus, die Sünde, dass sie mir nicht vertraut haben, dass sie mir nicht glauben. Das ist die Ursünde von allem. Und Herr, wir geben dir diese Ursünde, Herr. Wir geben es dir, wir bekennen es dir. Wir bekennen dir, wo wir dir nicht vertraut haben. Wir bekennen dir, wo wir unsere Bedürfnisse anderweitig befriedigt haben, weil wir dir nicht vertraut haben. Wir bekennen dir, wo wir in Süchte reingekommen sind, weil wir dir nicht vertraut haben. Wir bekennen dir, wo wir in sexuelle Verirrungen reingekommen sind, weil wir dir nicht vertraut haben, dass du unsere Bedürfnisse begegnest. Ja, wir bekennen dir das. Tu das einfach gerade jetzt. Da, wo du bist im Raum, tu das einfach gerade jetzt. Sprich einfach mit deinem Vater. Sprich jetzt mit deinem Vater. Oh, Korabasikarara. Erheb einfach deine Stimme. Sprich einfach mit ihm. Halleluja, danke Vater. Schütt ihm einfach dein Herz aus, so wie es einfach für dich richtig ist. Schütt ihm einfach dein Herz aus. Schütt ihm dein Herz aus. Sag, Vater, es tut mir leid, wo ich dir nicht vertraut habe. Vater, es tut mir leid, wo ich deiner Liebe nicht geglaubt habe. Vater, es tut mir leid, wo ich nicht in dieser Liebe gelebt habe, wo ich andere Menschen verurteilt habe, wo ich mich über andere Menschen gestellt habe, wo ich stolz war, besserwisserisch, voller Eigenkontrolle. Vergib mir, Herr, vergib mir, ich lasse es jetzt los. Ich lasse es jetzt los, ich gebe es dir hin. Weil das Wort Gottes sagt auch in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, deswegen fordere ich dich auf, wirklich das zu besprechen mit deinem Gott, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Und das will er gerade jetzt tun. Er will dich reinigen von allem, was dich trennt von deinem himmlischen Vater. Er will dich reinigen von allem, was dich trennt von Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Herr, für das Werk deines Blutes, Herr. Danke für das Werk deiner Waschung, Herr. Danke für das Werk deiner Reinigung, Herr. Danke für das Werk deiner Erneuerung, Herr. Danke, Herr, dass du einfach alles aus unserem Herzen herausholst, Herr, was da nicht hineingehört. Wir geben es dir. Ja, sprich mit ihm, sprich mit ihm. Denk nicht, was irgendjemand anders sagt. Denk nicht daran, was irgendjemand anders denkt, sondern sprich einfach mit ihm, so wie es für dich richtig ist. Sag ihm das, bekenn ihm das. Vater, es tut mir leid, wo ich immer wieder einfach dir nicht vertraut habe. Es tut mir leid, heute Abend glaube ich dir, dass dein Blut mir nicht nur vergibt, sondern mich reinigt und mich verändert. Weil die Liebe des Vaters ist hier und von ihm geht alle Vaterschaft aus. Er, seine Vaterliebe ist die stärkste Kraft im ganzen Universum. Sie wird doch wohl genug Power haben, um dich zu verwandeln und um dich zu verändern. Halleluja. Also sag ihm das, wo du Veränderung brauchst. Sag ihm das, wo du Veränderung möchtest. Bekenn ihm das. Sag ihm, Herr, das ist der Punkt. Veränder mich da heute Abend. Das ist der Punkt. Mach mich da neu. Das ist der Punkt. Komm mit deinem Geist und wirke mit deiner Liebe an meiner Seele. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, danke Jesus, dass du deinen Geist gesandt hast, Herr. Es ist der Geist des Feuers gerade jetzt, es ist der Geist des Feuers, der reinigt. Der Geist des Feuers ist hier, er reinigt dich. Oh, er reinigt dich. Oh, mehr Heiliger Geist. Wirke, Heiliger Geist. Feuer. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Tu dein Werk, Herr. Bei jedem, er tut es. Also, da brauchst du keine Handauflegung, sondern du sagst ihm das. Er sagt, wenn du es bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und Jesus ist nicht nur der Täufer mit Feuer, sondern er ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Und er nennt die Taufe im Heiligen Geist, in Lukas 24 nennt er sie die Verheißung des Vaters. Mit anderen Worten, es ist die Ausgießung des Geistes der Vaterliebe Gottes. Halleluja. Und gerade jetzt kommt diese Vaterliebe. Oh ja. Ich kann das spüren. Jetzt beginnt es sich auszugießen. Weißt du, so wie du dich ihm hingegeben hast, so beginnt es sich auszugießen. So, ja, wo es einfach einen Punkt findet, einen tiefen Punkt findet, da fließt sie hin. Also es ist nicht so, dass Gott seine Vaterliebe spärlich ausgießt, sondern im Gegenteil. Der Strom Gottes ist breit, er ist tief, er ist unendlich, er ist reißend. Halleluja. Wenn du ihm nur ein klein bisschen die Tür aufmachst, Wow, dann fließt das schon gewaltig. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Halleluja. Halleluja. Stell einfach auf Empfang. Stell einfach auf Empfang. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr. Mehr, Vater. Oh, mehr, Vater. Oh, berühr deine Tochter, Herr. Oh, heil deine Tochter, Herr. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Oh, danke, Vater. Halleluja. Oh, danke, Vater. Ja, Vater, ich setze frei, dass heute Abend wirklich tiefe Begegnungen mit dir initiiert werden, Herr. Begegnungen, die nie mehr vergessen werden. Und Begegnungen auch, die nie mehr aufhören, Herr. Wo es wirklich von Begegnung zu Begegnung geht, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Er tut ein tiefes Werk. Halleluja. Wie ich schon gesagt habe, ich kann nicht jedem die Hand auflegen heute Abend, aber er tut ein tiefes Werk in deinem Herzen. Er tut ein tiefes Werk in deinem Herzen. Halleluja. Es hängt nicht an meiner Handauflegung, sondern etwas wird im Geist initiiert. Danke, Vater. Ja. Yeah. Halleluja. Preist den Herrn, hier der junge Mann ist Ukrainer, 2 Jahre im Krieg in der Ukraine, Panikattacken, Schmerzen in der Seele und auch im Körper. Und heute Abend hat er gespürt, dass sich das gehoben hat. Er spricht Englisch, deswegen habe ich mich gerade auf Englisch mit ihm unterhalten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen.